Wir haben Allahs Exklaiming in das Wahlkreuzigen, der den Himmel und die Erde in 5 Tagen schuf, ohne dass er in Müdigkeit erfasste. Und Allahs Segen und Friede auf der letzten der Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala als Barmherzigkeit für die Menschheit entsandte. Er, der mir teurer ist als mein Vater, mein Opa und meine Seele, hat sich für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala bemüht, wie sie ihn der Teute erlangte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, der Erste, der mit seinem Geld den Islam unterstützte. Und Allahs Wohlgefallen auf Umar ibn Khattab, als er die Worte Allah subhanahu wa ta'ala zum ersten Mal las, hatte er nichts anderes zu tun, außer der Wahrheit zu folgen. Und Allahs Wohlgefallen auf Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Das Thema der heutigen Sitzung, inshallah, wird sein: At-Tawba Sabilun ila al-Jannah. Die Reue ebnet den Weg ins Paradies. Und bevor wir anfangen, über Tawba zu sprechen, wollen wir erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Deshalb habe ich dieses Thema heute, inshallah, in 4 Bereiche eingeteilt. Das erste: Warum sollen wir bereuen? Was bedeutet das? Reue. Warum? Das zweite: Wie kann ich Reue machen? Wie kann ich mich an Allah subhanahu wa ta'ala oder zu Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zuwenden? Das dritte: Die Krankheiten der Taube oder der Reue. Und das vierte: Was verhilft zu einer guten Reue? Oder, wenn ihr so wollt, anders: Was sind die Sünden? Löscher. Wie kann ich meine Sünden, die wir gemacht haben, und jeder von uns hat Sünden, nur über Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, wie kann ich die beseitigen, löschen? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns zu einem einzigen Zweck erschaffen. Und das ist, damit wir ihn dienen. Für nichts anderes, außer, dass wir ihn dienen. Und als er uns erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala, hat er uns schwach erschaffen. Also wusste er von vornherein, dass jeder von uns vom Weg ab und zu mal, der eine ist vielleicht stärker, der eine ist vielleicht schwächer, abkommen wird. Deshalb werdet ihr gleich hören, was eine gute Taube ist. Und diese Taube, das ist eine, die dich wirklich von innen wäscht, dass du wirklich so nach hinten guckst, wo du damals warst und nicht mehr siehst, wo du mal warst. So weit. Weg bist du. Das ist die Taube. Wir schauen mal reden darüber. Aber so sagt, es gibt kaum einen Gläubigen. Guck mal, er spricht über diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Es gibt kaum einen, der den Iman verinnerlicht hat und er hat keine Sünde begangen. Oder keine Sünde, die er begeht. Gibt es nicht. Und es gibt unter denjenigen, die den Iman verinnerlicht haben, solche, die ganze Zeit Sünden begehen, bis sie kurz vorm Tod sind und trotzdem begehen sie keine Reue, um diese Sünde, die sie begehen, zu beseitigen. Aber guck mal, diese schöne Eigenschaft, die der Prophet uns erwähnt hat, hat er gesagt, aber der Gläubige ist derjenige, wenn du ihn an Allah erinnerst, kehrt er zurück. Verstanden? Jeder von uns ist gläubig, Alhamdulillah, hat den Iman verinnerlicht. Er glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala als sein Schöpfer. Er glaubt, dass der Islam seine richtige Religion ist. Und er glaubt, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet ist. Aber er ist schwach. Der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. Also diese Schwäche solltest du dir bewusst sein. Warum soll ich jetzt Reue machen? Warum? Ich meine, ja, subhanallah, ich habe jetzt Ramadan 30 Tage gebetet. Hinter dem Imam. Ich habe gefastet. Ich habe, glaube ich, die letzten 20 Euro, die ich in meiner Tasche hatte, habe ich dem der Moschee gegeben. Mashallah, ich meine, warum soll ich Reue machen? Ich meine, ich bin doch so gut. Ich meine, wer ist so gut wie ich? Wer das denkt, hat vom Islam nichts verstanden. Wer das denkt, hat vom Islam nichts verstanden. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gerufen, dass wir Reue machen. Und guck mal, wen er anruft in Surat An-Nur, er hat die Gläubigen, die den Iman verinnerlicht haben, das Sahaba, radhiyallahu anhu. Sagt er, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O ihr, diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, ihr habt Mekka verlassen, ihr habt eure Familien verlassen, ihr habt eure Geschäfte verlassen, ihr habt die Kriege geführt, ihr habt euch geduldig gezeigt, ihr seid nach Medina gekommen, ihr habt Hunger erlebt. Kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, reumütig. Subhanallah. Das ist das Erste. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem anderen Vers, in der Sura, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. Wer diesen Vers liest und versteht, merkt, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. O ihr diejenigen, die wirklich euch sehr viel Unrecht zugefügt habt, ihr solltet an die Barmherzigkeit des Herrn Allah subhanahu wa ta'ala nicht zweifeln. Allah ist voller Vergebung. Subhanallah. Außer diejenigen, die Schirk begehen, für die gibt es keine Tabu. Weil hier Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, alle Sünden. Nicht, dass jemand kommt und sagt, wieso in diesem Vers sagt. Nein, nein. Die Gelehrten sagen, dieser Vers hängt zusammen mit dem Vers in Surah An-Nisa, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الله لا يغفر أن يشرك. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht es und vergibt es nicht, wenn jemand ihm Gottheiten beigesetzt. Das müssen wir verstehen. Und damit wir verstehen, was ist damit gemeint hier, die Sünden? Stell dir mal vor, wie viele Menschen jetzt, die haben Unzucht begangen, die haben bestimmt auch Muslime getötet, Kuffar. In dem Moment, wenn er kommt und sagt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Prophet ist, ist er dein Bruder in der Religion. Was ist das? Was ist das für eine Religion? Was ist das für eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Menschen sogar, die so schlecht waren, wenn die Tauba machen und zurück zu Allah kommen, Allah nimmt sie an. Subhanallah. Das zeigt, wie großartig diese Religion ist. Also, die Taube ist Pflicht für jeden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidu wa täglich, wenn er Vorträge gehalten hat, hat man gezählt, dass er über 100 Mal Allah um Vergebung gebeten hat. Und nimm dir diesen Hadith, damit du siehst, wie großartig dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. In dem Hadith berichtet über Atta, ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, erzählt, nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bin ich mit Umayr ibn Abdullah zu Aisha radiallahu anha gegangen. Dann haben wir gesagt, ja Aisha, erzähl uns bitte über eine Sache, die du vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen hast und die so wunderbar ist, so eine Ausnahme. Was war so Schönes, was du vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen hast? Da fing Aisha radiallahu anha zu weinen. Und er sagte, da ist der eine Nacht aufgestanden, um zu beten, Qiyam al-Layl. Ist er aufgestanden, hat er gebetet, bis sein Bart voll nass war. Und dann hat er weiter geweint, bis der ganze Boden nass war. Plötzlich klopfte jemand an der Tür, es war Bilal ibn Rabah, wollte ihn holen, damit die Salat al-Fajr das Morgengebet verrichten. Bilal sieht den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam weinen und sagt, ja Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir doch vergeben, was war und was sein wird. Subhanallah, sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam, soll ich nicht ein dankbarer Mensch sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das ist, was wir brauchen. Dankbarkeit und Tauba zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wichtigste ist, dass wir auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hoffen. Immer nicht vergessen, hoffen. Auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass egal was du machst und egal was du tust und egal wie weit du vom Weg abgekommen bist, wenn du zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kommst, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dich an und akzeptiert dich. Nimm dir ein Beispiel unter den Menschen. Subhanallah, wir Muslime heute mussten eigentlich nur eine Sache machen, damit sich unsere Situation verändert und verbessert. Wir mussten von morgens bis abends über Bruderlichkeit im Islam reden. Diese Der ist da und der ist da und der ist zufrieden mit dem und der. Wo ist die Brüderlichkeit im Islam? Wo ist dieses Wort? Ich liebe dich für Allah. Die sind voneinander weg, die Muslime. Und haben vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, innamal mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen, diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, sind nichts anderes. Außer Brüder im Glauben. Und subhanallah, gestern, wo ich mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftige und ein bisschen Informationen hole, hat ein Gelehrter gesagt, die Brüderlichkeit im Islam hat einen höheren Wert als die Brüderlichkeit in der Familie. Subhanallah. Also, wir müssen inshallah an uns arbeiten. Wir haben jetzt gesagt, warum Tauba? Wenn wir über die Tauba reden, haben wir verstanden, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, nur für einen Zweck, damit wir ihn dienen. Und er hat uns gesagt, ich habe euch schwach erschaffen. Das heißt, ihr werdet viele Fehler machen. Bevor wir über die Tauba reden, müssen wir ein paar Punkte klären, in der die Gelehrten, Ibn al-Qayyim zum Beispiel, darüber redet und sagt, das Erste, was der Mensch machen muss, bevor er Taube macht, muss er verstehen, Ta'zim al-Jinay. Ta'zim al-Jinay, das ist, damit Ansicht haben, wie schlimm und wie abscheulich das ist, was du gemacht hast. Jemand, der Unzucht begangen hat, jemand, der das Gebet unterlassen hat, jemand, der geklaut hat, jemand, der was gemacht hat. Alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Sagen die Gelehrten, bevor du Tauba machen sollst, solltest du erstmal Einsicht haben, wie schlimm die Tat, die du gemacht hast, war. Eigentlich ist klar, oder? Warum soll ich jetzt kommen? Ich sage, ja, okay, ich habe vorher nicht gebetet, Allahu Akbar, ich bete jetzt. Aber worum bittest du um Reue, wenn du nicht weißt, dass das, was du gemacht hast, falsch war, oder? Also erstmal erkennen, Einsicht haben, dass das, was du gemacht hast, falsch ist. Und dann bereuen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran, sagt, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Gebt erstmal zu, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Gebt erstmal zu, dass ihr die Grenzen Allahs gebrochen habt. Gebt erstmal zu, dass du ganz weit weg warst von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat. Und jeder Mensch von uns, wenn er Taube machen sollte, sollte er sich drei Dinge vor Augen halten. Das Erste, jeder von uns wird sterben. Und das kann jetzt in diesem Moment sein. Freust du dich? Bist du stolz? Fühlst du dich sicher, wenn der Engel des Todes jetzt reinkommen würde, dich so zu empfangen? Das ist eine Frage, die wir uns im Klaren sein sollten. Wenn jetzt der Tod kommt und ich stehe jetzt da, ich habe Allahu A'la, nur Allah. Und das ist, sagt alle Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns geschützt hat. Wir haben seine Grenzen gebrochen und er hat uns keine Schande gemacht vor dem Lob. Eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viele Menschen haben die Grenzen Allahs gebrochen und Allah subhanahu wa ta'ala hat das von den Menschen versteckt? Musa alayhi salatu wassalam, eines Tages, 70.000 Menschen stehen da. Und bitten Allah um Regen. Musa a.s.w. hebt seine Hände und bittet den Herrn um Wasser. Nichts, nicht mal ein Tröpfchen. Nicht mal eine Wolke zu sehen. Musa sagt, oh Allah, wir haben dich um Wasser gebeten, du hast uns nichts, was ist los, gibt es ein Problem? Ich meine, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, unter diesen Leuten ist ein Mann, der meine Grenzen seit 40 Jahren bricht. Und er schämt sich nicht vor mir. Musa ruft in die Menschen. Stell dir mal vor, 70.000. Wer seit 40 Jahren die Grenzen Allah gebrochen hat, soll raus. Der Mann guckte nach links, guckte nach rechts, keiner geht raus. Ach so, ich bin der Gemeinte. Ich bin der Gemeinte. Dann hat er seinen Kopf so nach hinten gemacht und sagte er, oh Allah, seit 40 Jahren habe ich deine Grenzen gebrochen und du hast das von den Leuten versteckt und verheimlicht. Jetzt will ich Taube machen. Ich verspreche dir, dass ich das, was ich gemacht habe, nicht mehr tue. Plötzlich Wolken, Regen, Sturm. Musa a.s. wundert sich, was ist da los? Was ist da passiert? Sagte zu Allah, Allah, ja Allah, ich meine, erstmal wolltest du uns kein Wasser geben, jetzt hast du uns Wasser gegeben, sagte der eine, der meine Grenzen gebrochen hat, hat Reue gemacht. Hat um Vergebung gebeten. Und ich bin abvergeben. Sagt Musa, zeige uns, wer dieser Mensch ist, damit wir wissen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe seine Schande, als er die getan hat, vor euch nicht erkundig gemacht. Soll ich sie jetzt machen, nachdem er um Vergebung gebeten hat? Subhanallah, subhanallah, guck mal, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Also, der Mensch sollte wissen. Gestern hat ein Jugendlicher gefragt, subhanallah, sagte, ich bin jetzt zurück zu Allah gekommen, ich habe alhamdulillah das und das und das gemacht, aber ich habe ein einziges Problem. Wenn ich in der Stadt gehe, ich gucke da und ich gucke da und dann gucke ich da. Wie soll ich das bekämpfen? Jeder Zweite oder Dritte hat dieses Problem. Ha? Dieses Nichts weg von den Mu'minin, der Rundum in Absalom. Sprich zu den Gläubigen, diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, sie sollen ihre Blicke senken. Und sie sollen sich in Keuschheit üben. Dies ist besser für sie. Leute, ha? Sagt er das? Wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Was soll ich ihm sagen? Ich habe ihm gesagt, denk nur daran, dass während du das machst, Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht. Da hat er einfach die Augen zugemacht und er wollte nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Du sollst wissen, wessen Grenzen du gebrochen hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig sein am Ende der Tage. Kennt ihr den Hadith? Die Menschen am Tag der Auferstehung versammelt. Jeder rennt. Ha, wie eine, die gerade ein Kind geboren hat, lässt es liegen. Ein anderer lässt seine Familie. Alle laufen. Gehen zu wem? Zu Adam. Zu Adam, alayhi salam. Sagen, du Adam, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich erschaffen durch seine Hand und hat von seinem Geist in dir einhauchen lassen. Bitte um Fürsprache bei Allah für uns. Sagte Adam, Allah ist heute so zornig, so war er nie zornig. Zuvor war er nie zornig und danach wird er auch nie zornig sein. Geh zu jemand anderem, geh zu ihm. Guck mal, sogar die Propheten haben Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Die Propheten haben Angst. Also, jeder von uns soll sich im Klaren sein, dass Yawm al-Qiyamah du auf einen Gott treffen wirst, der sehr zornig ist. Dann tu was Gutes auf dieser Erde, damit er Zufriedenheit mit dir hat. Subhanallah. Wenn ich überlege, einer von uns jetzt würde jetzt hier jemand, die Polizei würde jetzt kommen. Wenn ich mir jetzt einen Brief schreibe, sagt, morgen früh um 8 Uhr müssen Sie in der Staatsanwaltschaft sein. Kommen Sie nicht, werden Sie das und das. Was ist passiert? Was habe ich? Sie müssen morgen um 8 Uhr hin. Wallahi azim, keiner von euch wird schlafen. Er wird die ganze Zeit denken, warum wollen Sie mich? Was habe ich denn gemacht? Aber wenn ich dir sage, glaube daran, dass du jetzt sterben könntest und vor Allah stehen würdest, so musst du dein Leben leben als Muslim. So musst du denken. Jede Tat, die du machst, Wallahi azim, frag die Leute, die die Grenzen gebrochen haben, die Unzucht begangen haben, die in die Disco gegangen sind und haben ihr ganzes Leben da verbracht. Und das muss, auch wenn ich jetzt kurz vom Thema rausgehe, aber ich möchte kurz über diese Disco-Geschichte mal reden. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi azim, wir leben in Zeiten, als Muslim gehst du durch die Straße und du schämst dich. Du schämst dich für das, was die Muslime heute machen. Wir haben gerade Ramadan gefastet. Wir haben doch gerade Allah um Gnade und Barmherzigkeit gebeten. Wir haben doch gerade 30 Tage nicht gegessen, nicht getrunken, uns von unseren Frauen ferngehalten, damit Allah subhanahu wa ta'ala Barmherzigkeit mit uns hat. Kaum ist der Ramadan vorbei, kommen englische Leute und machen was? Eine islamische Feier. Es ist keine islamische Feier, das ist eine islamische Disco. Das ist eine Schande für sich. Und jeder, der seine Tochter oder seinen Sohn erlaubt, dahin zu gehen, in meinen Augen, ist jemand, der Allah nicht versteht. Und ich sage euch jetzt, was dort passiert ist. Die Leute sind zu mir gekommen, nachdem ich die gewarnt habe vorher. Ich habe gesagt, geht nicht dahin, sind doch dahin gegangen. Die Leute haben gesagt, Da hat die Mutter angefangen zu singen. Singen, erstmal Musik ist im Islam haram. Dann hat sie gesagt, jetzt habe ich verstanden, warum du mir gesagt hast, ich sollte nicht dahin gehen. Ich sage, warum? Erzähl mir, was da passiert ist. Sagt sie, plötzlich fingen sie an zu singen und riefen die Muslime, Mädchen mit Kopftuch, Leute mit Bart, ha? Damit die was? Damit die dancen, ha? Damit die tanzen, damit die ein bisschen Spaß haben. Wieso? Die haben doch 30 Tage Ramadan gefastet. Lass dir noch ein bisschen Spaß haben. Was ist passiert? Und subhanallah, genau habe ich das so gesagt und so ist das passiert. Ich habe gesagt, derjenige, der dahin geht, es wird nicht lange dauern, er wird mehr haben wollen. Haben sie gesagt, nachdem die Feier zu Ende war, sind Mädchen, die mit Kopftuch waren oder Mädchen, die normal anzugezogen waren, haben sie die in der Disco gesehen, eine Disco in Düsseldorf, die heißt 2000, noch was ich weiß, wo sie mit Mini, kurze Sachen, super gestylt, dort zu treffen waren. Das ist eine Sache, wenn dein Herz sowas nicht verleugnet, dann weiß ich nicht, was mit uns heutzutage Muslime sind. Wenn wir behaupten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben, wie können wir es lieben oder schweigen, dass seine Grenzen gebrochen werden und wir sitzen da und gucken zu. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, von diesen Leuten, die das veranstalten, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Handwerk legen. Sagte zu mir, uns ist das egal, wir wollen nur das Geld haben. Hast du verstanden? Deshalb Jugendlicher im Islam und Vater im Islam, Bruder, du bist mein Bruder im Islam, ich habe Angst um dich. Kümmere dich um deine Familie, kümmere dich um deine Tochter. Viele sagen, nee, die geht doch zu einer islamischen Feier, da ist doch nicht etwas bei, das sind doch nur gläubige Menschen. Wenn sie gläubig wären, wären sie nicht dort anzutreffen, dann wären sie in Moschee anzutreffen gewesen. Und ich kenne viele Jugendliche, subhanallah, letztes Jahr, möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Jugendlichen standhaft Kritikkeit geben in den Islam. Letztes Jahr ist er zu mir gekommen, da habe ich über dieses Thema gesprochen. Er hat 3 Karten gekauft und er wollte dahin gehen. Kam er nach dem Platz zu mir, sagte zu mir, Mohammed, ich habe gehört, was du gesagt hast, was soll ich denn machen? Ich gesagt, die Sache ist eigentlich geklärt, warum wollte ich da mal zu reden? Er hat die Karten zerrissen. Obwohl er Geld dafür bezahlt hat, er hat die Karten zerrissen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist unser Problem. Deshalb wollte ich das nur dazu sagen zu dieser Disco, weil es ist eine Sache wirklich. Manchmal steht man da und man möchte was ändern. Man möchte diese Jugendlichen, die in der Moschee kommen, festhalten. Man möchte ihnen den Weg zu Allah zeigen. Aber es kommen andere Menschen, die. Und subhanallah habe ich die ganze Zeit gedacht, letztes Jahr haben sie gesagt, es lief nicht so gut. Auf einmal haben sie eine Gruppe jetzt geholt, die anscheinend so berühmt ist in Holland, heißt Aufländisch oder was ich weiß nicht, Norwegen, Aufländisch heißt die. Guck mal, warum? Weil sie merken, guck mal, wie können wir die Herzen der Jugendlichen heute, wie können wir sie in die Disco bringen? Jetzt haben sie ein bisschen Ramadan erlebt, jetzt haben sie ein bisschen Glaube erlebt. Ach so, komm, wir bringen ihnen 2 oder 3 Gruppen, die berühmt sind, die werden alle hingehen. Und subhanallah, 2 Mädchen, die eigentlich vorhatten, nicht dahin zu gehen, haben zu mir gesagt, nachdem, ich bin nur wegen Outland nicht dahin gegangen. Astaghfirullah. Wollte ich nur dazu sagen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die sowas veranstalten, das Handwerk legen und sie auf den richtigen Weg bringen. Weil ihr seid da. Subhanallah, la haula wa la. So, erstmal haben wir gesagt, Ta'zim und Jinan, dass du verstehst, dass das, was du gemacht hast, sehr schlimm ist. Das zweite, Ta'zim und Amen, dass du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, die Macht hat, mit dir zu machen, was er will. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts entgeht, nichts. Allah entgegen die leisen Schritte einer Ameise in einer schwarz-dunklen Nacht unter einem stummen Stein nicht. Kannst du dir das vorstellen? Und viele Leute heute machen sich lustig über Allah. Machen sich lustig über Allah. Ein Deutscher sagte zu mir, die waren auf einer Betriebsfeier, da saß ein Moslem mit ihnen, weil sie definieren Moslem wie eine, die an der Theke arbeitet. Die wissen nicht, dass der Moslem ist jemand, der Allah anbetet, der seine Grenzen bewahrt. Sagte der Deutsche aus Spaß zu ihm, du bist doch Moslem, du darfst doch keinen Alkohol trinken. Er sagte, nee, ich bin hier im Raum, Allah sieht mich nicht. Versteht ihr? La hawla wa la quwwata illa billah. Also, ta'zim al-an. Allah, ar-Rahman ar-Rahim, al-Malik al-Quddus al-Salam. Ni'ma dinamun fi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muntaqim lil-Ghisha. Al-Qahhab. Diese Namen, der Rasul hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 schöne Namen. Wer sie begreift, auf Arabisch, man ahsaha, aber die Bedeutung ist, wer hat, wer verstanden hat, was die Namen bedeuten und hat danach gelebt, kommt ins Paradies, inshallah. Und dann haben wir gesagt, at-tasdiq bil jazaa, dass du wirklich vom Herzen daran glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich bestrafen kann. Und die Gelehrten sagen, wer eine Sünde begeht, wird im Leben, im Diesseits, dagegen bestraft, bevor er vor Allah subhanahu wa ta'ala im Qiyam steht. Daran glauben. Deshalb heutzutage, wenn wir sagen zu den Muslimen, wenn du eine Sünde begangen hast, du hast deine Hand gebrochen, du hast vielleicht Geld verloren, du hast das gemacht, sage Alhamdulillah, weil es bestimmt durch die Sachen, die du gemacht hast. Subhanallah. Und dadurch werden auch Sünden vergeben. So, und wir reden jetzt, wie kann ich Taube machen? Bevor du Taube machen sollst, solltest du erstmal wissen über Allah subhanahu wa ta'ala erwerben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, fa'alam annahu la ilaha illa. Du solltest durch Wissen feststellen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Du solltest wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Du solltest wissen, was hat er mir erlaubt. Du solltest wissen, was stellt Allah dem Allmächtigen zufrieden. Und was macht ihn zornig? Wenn du das verstanden hast, gesammelt hast, geh den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne macht das nicht. Im Bukhari hat ein Kapitel in seinem Buch Wissen vor Aussage und Tat. Bevor du irgendwas sagst, bevor du irgendwas tust, Wissen erwerben. Und das ist das Problem bei uns Muslimen. Der eine hat zwei Kassetten gehört, der hat Pierre Vogel gehört, der hat Abu Ubaid gehört, der hat den gehört, sagt, er hat jetzt Wissen. Haram, Halal, Bid'ah. Du sollst erstmal Wissen haben, es umsetzen und dann weitergehen. Deshalb, am Freitag hat unser Sheikh hier, Nugalos Pantala, seine Taten angehen, hat er eine Geschichte über einen Mann erzählt, und das ist Taqim al-Din al-Hassan al-Masri. Die Leute sind zu ihm gekommen, Sklaven, und sie wollten, dass er eine Khutba, eine Rede hält, damit sie befreit werden. Okay. Die eine Woche ist vergangen, die zweite Woche ist vergangen, die dritte, die vierte. Hat er nicht über sie gesprochen. Kam die sechste Woche, oder die siebte, und hat dann die Rede gehalten. Danach haben alle die Sklaven freigegeben. Die Sklaven sind alle zu Taqim al-Din Hassan al-Basri gekommen, sozusagen sauer. Sechs Wochen mussten wir warten, bis du die Rede über uns gehalten hast. Wir haben dich doch nur gebeten. Guckt mal, was dieser Mann gesagt hat. Hat er gesagt, ich wollte erstmal was machen, damit die Leute sehen, dass ich glaubwürdig bin. Also bin ich daher gegangen. Ich hatte kein Geld, deshalb musste ich ein bisschen warten. Dann habe ich einen Sklaven gekauft, habe dem die Freiheit geschenkt und dann habe ich über dieses Thema gesprochen. Verstanden, was ich meine? Wenn du was machen möchtest, wenn du was sagen möchtest, wenn du willst, dass dein Sohn von dir einnimmt, wenn du willst, dass deine Mutter von dir einnimmt, geh du erstmal und sei ein Vorbild. Ja, in Yohan Rajul und Mu'allim und Ayrahu, Halla li yafsika kaila dat ta'alim. Ibda bi nafsika fanha'a an rayiha, fa idha dhaha ta'alim, fa anta hakim. Oh, du, der immer stets andere ermahnen möchte, was beibringen möchte, wäre es nicht besser, wenn du erstmal bei dir anfängst? Oder? Wenn du es geschafft hast, dich von der Abscheulichkeit fernzuhalten, dann bist du gut. Dann bist du weise. Das ist, was wir sagen wollen. Also, Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das zweite, Einsicht. Einsicht über die Sachen, die wir machen. Jemand, der nicht gebetet hat. Warum macht er Taube? Ach so, weil er nicht gebetet hat. Jemand, der Alkohol getrunken hat, macht Taube. Warum? Weil er die Grenzen hat. Erstmal Einsicht haben. Und ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel, damit ihr das wisst. Jemand hat sich mit jemandem gestritten. Ja? Jemand ist gekommen, ist stärker, die haben sich gestritten, der hat ihm zwei, drei gegeben. Ein Jahr später treffen sie sich. Assalamu alaikum, wie geht's dir, Bruder? Umarmen und so. Denkt ihr, dass derjenige das akzeptieren will? Er wird das nicht akzeptieren. Aber er wird das akzeptieren, wenn er ihn im Arm nimmt und sagt, es tut mir wirklich leid, das, was ich dir angetan habe. Einsicht. Und was meinst du an den Lehrern mit dem Al, wenn du die Grenzen des Herrn Allah subhanahu wa ta'ala brichst? Also Einsicht, das ist so wichtig, die Einsicht, Klarheit haben. Warum habe ich das getan? Und das Dritte, auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Subhanallah, ich erzähle euch drei Geschichten. Die erste ist bei Ibn Kathir, rahimahullah, wird berichtet, dass ein Mann ist gestorben und dann hat man ihn vor Allah subhanahu wa ta'ala zur Abrechnung gestellt. Dann hat man seine Taten gewogen, nichts Gutes getan, nimmt ihn in die Welt, weil er so will. Während die Engel ihn ziehen, guckt er immer traurig nach hinten, noch einmal nach hinten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was ist mit dir? Wieso guckst du die ganze Zeit traurig? Haben wir dir Unrecht getan? Gibt es eine Tat, die du getan hast und wir haben die vergessen? Sagt er, ja, Allah. Aber ich habe meine Hoffnung auf deine Barmherzigkeit vergrößert. Nochmal. Meine Hoffnung auf deine Barmherzigkeit vergrößert. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, lass ihn ins Paradies. Guck mal. Auf Allah vertrauen. Deshalb, ich will nochmal dieses Wort kündigen. Ah, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Jeder Zweite, wenn du ihm sagst, lass dein Bart wachsen, bitte deinen Chef, dass du bei der Arbeit betest. Wenn ich das nur anspreche, werde ich gekündigt. Ja, ich sage dir was anderes. Was wäre es, wenn du die Kündigung von Allah bekommst? Du kriegst eine Kündigung, du kommst gar nicht ins Paradies. Wie wäre das? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Wer Allah fürchtet, wird ihm auf jeden Fall einen Ausweg geben. Und wir glauben aber nicht daran. Wir glauben nicht daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist, uns alles zu geben. Wir müssen nur daran glauben. Und das ist auch eine Voraussetzung für die Annahme des Mitgebets. Wenn ich jetzt sage, oh Allah, gib mir eine Arbeit. Und im Herzen aber denke, ach, Jürgen und Herr Weidemann und so, die sind diejenigen, die mir die Arbeit geben. Warum soll Allah subhanahu wa ta'ala dir die Arbeit geben? Auf Allah vertrauen. Und ich erzähle euch eine Geschichte, um dieses Allah zu vertrauen, damit ihr wirklich euer Iman Allah subhanahu wa ta'ala fester ist. Es gibt einen Iman, der heißt Adi ibn al-Jah. Und der hat auch einen Muslim. Einen Muslim hatte. Dieser, eines Tages, er hat mit Gold gehandelt. Aber er war ein ganz kleiner Händler und war auch Gelehrter. Einmal ist der Sultan, also der Herrscher, in die Stadt gekommen und hat die ganzen Goldleute, die Verkäufer, die Händler, eingesammelt in einem, sagen wir, im Rathaus, ja, also in so einem Riesenraum. Und er, Ali ibn al-Jah, ist auch mitgegangen. Ich war ein kleiner Händler, aber er will ja auch, subhanallah. Plötzlich steht dieser Herrscher auf, geht auf Toilette, kommt zurück. Alle stehen auf für ihn, außer Ali ibn al-Jah bleibt sitzen. Der Sultan schaut sich Ali ibn al-Jah sauer und sagt, warum hat der Gelehrte nicht so getan, wie seine Leute oder seine Freunde gemacht haben? Sagt er, ich möchte nicht, dass du den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam brichst oder dich widersetzt. Qala wa kayfa dhaka? Wie soll ich das machen? Also was habe ich jetzt Falsches gemacht? Sagte er, haddathana fadala an Ibn Mubarak, also ein Hadith. Sagte Rasul sallallahu alaihi wa sallam, man sarrahu an yatamathala lahu rijalu qiyama, falyatabawwa baqiyahu min an-nar. Wer sich darüber erfreut, dass die Menschen für ihn aufstehen, soll sich seine Stelle im Höllenfeuer aussuchen. Dieser Herrscher war ein gläubiger Mensch, ist für eine Stunde rausgegangen, hat zwei seiner Berater genommen, ist für eine Stunde rausgegangen. Haben sie beraten, kam er zurück, hat er gesagt, wir kaufen nur von diesem Mann. Nur von diesem Mann. Er hat an dem Tag bei ihm Gold gekauft für 30.000 Dinar. 30.000 Dinar. Und er sagen die Gelehrten, das ist die Bestätigung der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ah, wer Allah fürchtet, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm Und also Zweifel hat ein ausgeblieben und er wird ihm da geben, wo er es kaum erwartet. Stell dir mal vor, du arbeitest jetzt bei einer Firma, du verdienst 1500 Euro im Monat. Am Ende des Jahres kommt der Chef, sagt der Herr so und so, wir haben einen Fehler gemacht bei der Abrechnung. Normalerweise kriegen Sie 1550 Euro. Wir haben einen Fehler gemacht. Also, Sie kriegen jetzt diesen Monat diese Summe dazu. Und glaub es mir, deine Freude über diese 50 Euro wäre größer als über diese 1500 Euro. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und die Geschichte von diesem Mann kennt ihr, dieser, der 99 Seelen getötet hat, oder? Ein Mann hat 99 Seelen getötet, wollte er nach dem besten Gelehrten fragen, einer, der am meisten Wissen hat. Ist er zu ihm gegangen, hat er gesagt, ich habe das und das gemacht und das und das gemacht, gibt es Reue für mich? Sagt er, nein, hat er ihn getötet. Gibt es noch einen, guck mal, subhanallah, er hat 99 Leute getötet und dann noch den 100. Und er fragt immer noch nach dem Gelehrten, der ihm den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen kann. Als er den Gelehrten gefunden hat, sagt der Gelehrte zu ihm, natürlich, wer ist derjenige, der die Tor oder der Barmherzigkeit vor Allah subhanahu wa ta'ala schließt? Geh zu einem Dorf, dort sind gute Menschen, die gute Taten verrichten, mach mit ihnen. Auf dem Weg zu dem Dorf ist er gestorben. Subhanallah. Die Engel sind gekommen, die der Barmherzigkeit und die der Hölle, haben sich gestritten. Guck mal, er ist doch auf dem Weg, er hat bereut. Die anderen haben gesagt, er hat niemals in seinem Leben eine gute Tat begangen. Haben sich gestritten. Subhanallah, sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde, hat sich bewegt, der Weg zum Dorf hat sich verkürzt. Und der Weg zu der Sünde, die er begangen hat, subhanallah, wurde weiter. Also er war näher an die Taube. So hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Taube akzeptiert. Subhanallah, auf Allah vertrauen, immer auf Allah vertrauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über die Taube seines Dieners mehr als ein Mann. Kennt ihr den Hadith, der Rasul sallallahu alaihi wasallam berichtet? Ein Mann ist mit seinem Tier in der Wüste, hat sich unter einen Baum gesetzt, wollte sich ein bisschen ausruhen, wachte auf, das Kamel ist weg. Mit dem Essen, mit den Klamotten, mit allem. Ab, sagen wir so, mit allem. Der Mann hat geguckt nach rechts, nach links. Links ist leer, ist nichts. Hatte sich hingesetzt, hat gesagt, ich erwarte den Tod. Sorry. Es gibt keinen. Wo soll ich hin? Keine Flugzeuge, keine Autos, kein rotes Kreuz, gibt's nicht. Hab dich hier, bis ich sterbe. Ein paar Stunden später macht er seine Augen auf, steht sein Tier vor ihm. Der Mann flippt richtig aus und sagt, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Gott. Guck mal, was er gesagt hat. Aber so sagt er und sagt, dadurch, wie so groß war seine Freude, dass er sich versprochen hat. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich mehr als dieser Mensch. Und ich stelle dir mal vor, wie groß diese Freude ist. Du musst dir das wirklich vorstellen. Wie groß ist die Freude dieses Mannes, der wirklich die Hoffnung verloren hat. Und plötzlich steht sein Tier da. Und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich mehr über seinen Diener, der sich abgewendet hat von ihm und endlich zu ihm zurückgekommen ist. Auf Allah vertrauen, nicht vergessen. Und eine der wichtigsten Sachen, sich von den Abscheulichkeiten fernhalten. Halt dich fern von Freunden und Leuten, die dich von Allah subhanahu wa ta'ala wegbringen. Glaub es mir, niemand auf dieser Erde ist es wert, dass du für ihn für eine Sekunde im Höllenfeuer schmust. Wallahi razim, niemand auf dieser Erde, nicht mal dein Vater und nicht mal deine Mutter. Weil Yawm al-Qiyamah gibt es niemand. Alle. Yawm al-Qiyamah. Denn der Mensch ist am, wo ist meine Mutter, wo ist mein Vater, wo ist mein Kind? Wenn sie nicht gläubig sind, hat sich erledigt. Also solltest du für niemand irgendwas tun und am Ende deine Position vor Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, إِذَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ wenn der Mensch stirbt, انْقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ wenn der Mensch stirbt, endet der Verdienst, also das direkte Wirken seiner Taten, außer in drei Fällen. Kennt ihr alle bestimmt. عَمَلُ صَالِحٍ يَنْتَفَعُ بِهِ eine gute Tat. صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ er hat gespendet für die Moschee, die Muslime kommen jahrelang. Ha? Er ist gestorben, aber trotzdem, diese Sadaqa ist gut. Und dann, وَلَدٌ صَالِحْ يَدْعُوا لَهُ Und guck mal, Rasul Hassan hat das eingeschränkt, er hat gesagt, صَالِحْ Also ein rechtschaffender Junge, der für ihn betet, also Bittgebete macht. Und Rasul Hassan sagt, dieser Mensch kommt ja um Qiyamah, sieht Berge von guten Taten, sagt, oh Allah, yani, so viel Gutes habe ich nicht gemacht. Sagt er, بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ Durch das Mitgebet deines Sohnes. Deshalb heutzutage, was haben wir Väter? Ich meine, mein Sohn ist noch klein, 2 Jahre alt, möge uns parental recht leiten. Aber was haben die Väter heute gemacht, die einen Sohn haben, der schon 4, 5, 10, 11, 15 Jahre, was haben sie für ihre Kinder gemacht? Habt ihr ihnen die Religion schmackhaft gemacht? Habt ihr ihnen gezeigt, wer Allah ist? Habt ihr ihnen gesagt, wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist? Gestern war ich bei einer türkischen Moschee. MashaAllah, ein paar Jugendliche haben ein Zimmer gemietet. Wir bringen ihnen Koran bei, ein bisschen so. SubhanAllah, guck mal, sie möchten lernen. Die einfachsten Fragen können sie nicht beantworten. Die einfachsten Fragen. Wenn einer 16 Jahre alt ist, er kennt die ganzen Lieder von, jetzt kommt ja Weihnachten, ne? Ganze Lieder aus St. Martin, der kann die auswendig singen. Aber wenn du ihm sagst, Qul huwallahu ahad, er stottert, was weißt du mehr? Ja, Safi, ist vorbei. Warum bringen wir unseren Kindern das nicht bei? Subhanallah, das muss von Anfang an sein. Du betest, lass deinen Sohn mitbeten. Ohne Streiterei, ohne irgendwas. Wallah, also ich sehe das bei meinem Sohn. Wenn ich bete, subhanallah, er kommt von einem anderen Zimmer, kommt er zu mir, so sieht er mich nur. Und ich sage das immer deutlich, damit er das hört. Allahu Akbar. Damit er das hört. Jetzt kommt er. Steht er, wirft sich nieder. Kommt er. Dann sage ich, subhanallah, das haben wir schon. Er muss jetzt demnächst nur verstehen, was das bedeutet. Dass er ein Abd ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm das vorgeschrieben hat. Wir haben das schon, subhanallah. Viele Leute sagen, viele Eltern sagen, ich war, als die klein waren, war ich sehr streng. Ich habe immer geschlagen. So. Als dann 12, 14, 15 Jahre, konnte ich nicht mehr. Ich habe die Nase voll gehabt. Ja, und jetzt sind die 22 und sind ganz weit weg von der Religion. Und ich habe mich immer ganz klar danach gefragt. Ja, ihr Ladina, o Anfusakum, o Ahlikum, nah. O ihr, die den Iman verinnerlicht haben, bewahrt euch und eure Familie. Und die Gelehrten sagen, das bezieht sich auf die Familie, bezieht sich auf die Gemeinde, bezieht sich auf ein Dorf, bezieht sich auf eine Stadt. Subhanallah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha, guck mal diese Ayah, subhanallah. وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ Ich bin voller Vergebung für denjenigen, der wollmütig ist. Ich bin voller Vergebung. Aber wir sollen nicht vergessen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist, allvergebend ist, ist er auch hart Strafe. نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Sprich zu meinen Dienern und sag ihnen, dass ich der Allbarmherzige, Allvergebende. Aber direkt sage ihnen auch, dass meine Strafe sehr heftig ist. Viele Leute, wenn du heute mit ihnen redest, kennen sie nur 3, 4 Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbi, Allah ist doch Ghafur Rahim. Allah ist doch Allah. Das ist das Denken von anderen Religionen. Mach, was du willst und glaube an irgendjemand und er wird dich schon befreien am Ende der Tage. Ja? Komm, mach Schluss mit deiner Freundin. Nee. Allah ist doch vorher. Ihr sagt doch im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend ist. Allah ist auch Rächer. Allah ist auch jemand, der, subhanallah, wenn du siehst, wie manche Menschen, guck mal hier, Frauen. Frauen, was hat Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gemacht? Kennen wir alle die Geschichte. Und in dem Moment, als er dann den Tod in den Augen sah, sagt, قَالَ أَمَنْتُ بِالَّذِي أَمَنْ إِنُهُ قَالِ إِسْرَائِيلُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal diese Leseart. الآن jetzt wir haben dir Musa und Harun geschickt und wir haben dir Zeichen gezeigt und wir haben dir gesagt, fürchte Allah und wir haben Geduld mit dir gehabt und du hast gesagt, du bist der Gott. Ha? Jetzt, als du den Tod in den Augen sahst, jetzt glaubst du? Denke daran, dass du, wenn die Benommenheit des Todes eingetreten ist, hilft ja deine Taube nicht. Wenn, dann hätte sich Shaitan geholfen. In Surat al-Hashar. Also sagt, inni akhafu Allah, ich habe Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was bringt dir da Angst? Nichts. Jetzt bringt dir das. Rasul Hassan erzählt in einem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Tor für die Bahn, für die Reue. Allein die Toren, diese Weite von den Toren, ist wie die Weite von Westen und Norden. So weit ist das. So groß. Und die werden erst verschlossen, wenn die Sonne vom Westen rauskommt. Dann ist das ein großes Zeichen, danach ist nichts. Und dann werden die sagen, hätte ich bloß und hätte ich bloß. Ha? Heute sagst du zu dem einen, subhanallah, ich höre das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Komm hin, inshallah. Mach Schluss mit deiner Familie, inshallah. Hör auf zu glauben, inshallah. Ich meine, was heißt das, inshallah? Ist Allah derjenige, der das nicht will, oder bist du derjenige, der das nicht will? Komm beten und dann hast du das gemacht, was Allah will. Lass da, ich mach Schluss mit deiner Freundin, dann geht das auch. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und wir müssen wissen, dass wir Menschen zu nichts gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, diese Surah Hud, sagt am Ende von Surah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala, ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. Allah سبحانه وتعالى hat das Wissen über das Verborgene im Himmel und auf der Erde. Und ihm obliegt die ganze Entscheidung. Ja Allah, wenn du das ganze Wissen besitzt und wenn die Entscheidung dir obliegt, was soll ich denn als Mensch machen? Was bleibt mir übrig? Sagt dir Allah subhanahu wa ta'ala, fa'abudhu wa tawakkil alayh. Du solltest ihm dienen und auf ihn vertrauen. Allah. Guck mal, subhanallah, wenn wir heute über Allah reden, viele hören das Wort Allah, aber es löst in ihnen nichts. Und wenn du hörst, wie die rechtschaffenen Menschen vor uns gelebt haben, dann Ibn Taymiyyah, man hat gesagt, wenn er nur gesagt hat, Allahu Akbar, brachen die Menschen, haben geweint, Tränen sind ihnen. Wer? Allah, der mich erschaffen hat. Allah, der mir alles gegeben hat. Subhanallah. Und wir denken, Allah, ja Allah, ich meine, ich bete fünfmal am Tag, ich treffe ihn ja, mein Gebet hat sich erledigt. Ein Türke hat das so beschrieben, sagt er, Allah ist für mich, wenn ich aufstehe, Allah. Wenn ich zur Arbeit gehe, Allah. Wenn ich den Hammer in meiner Hand halte und auf den Stein schlage, ich tue es für Allah. Alles, was ich tue, alles, was ich mache, ist für Allah. Subhanallah, einfacher kann man das gar nicht ausdrücken. La ilaha illallah. Und wir sollten wissen, noch wenn ich über Taube rede, denke nicht, dass du hier auf dem Weg zu Allah gehst und keine Feinde hast. Du hast den Teufel als Feind. Der will nichts anderes außer dein Herz. Und du hast deine Zuneigung. Nefs. Und dann hast du die Menschen als Feinde. Freunde, die dich vom Weg abbringen wollen. Und das schaffen viele Menschen. Heutzutage, wenn du hörst, eine Schwester, nachdem du mit ihr gesprochen hast, und hast du ihr was Zeug, hat sie ihr Kopftuch getragen. Fing sie an zu reden. Hat sie aber eine schlechte Clique, mit der sie den ganzen Tag unterwegs ist. Ha? Keine Leute, die beten. Ha? Solche Leute, die beten, die Allah fürchten, wenn du was machst, dann stopp, ittaqillah. Aber wenn jemand dich sieht, hast du das Kopftuch oder dein Bart wachsen lassen, sagen die zu dir, ich meine, das sieht doch gar nicht schön aus. Ich meine, du siehst jetzt 10 Jahre älter aus. Mit dem Kopftuch, ich meine, du wirst bestimmt niemals einen Job haben, du wirst keinen Mann haben. Und es gibt wirklich manche, die ziehen ihr Kopftuch aus. Für wen? Für diese Freundin. Machen sie. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, hast du nicht, also, damit wir über Tauba reden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Siehst du denjenigen, der nach Lust und Laune Götter nimmt? Manchmal ist sein Gott sein Chef. Sein Chef sagt ihm, was er darf und was er nicht darf. Manchmal ist sein Gott ist auch seine Frau. Manchmal ist sein Gott seine Freundin. Ha? Manchmal ist auch sein Gott seine Freundin, seine Clique. Subhanallah. Dein Gott ist Allah. Er hat dich erschaffen und er hat dir das Leben hier auf der Erde geschenkt. Niemand anderes. Also, wichtig, wichtig, wichtig. Und ich sage das auch hier zu den Jugendlichen, weil da hängt immer das Problem. Deine Freunde sind nur gut für dich, wenn die dir helfen, Allah zufriedenzustellen. Alles andere nicht. Und jeder von uns, der auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ernst, aufrichtig geht, kann das bezeugen. Und ich kann das von mir aus selber bezeugen. Wenn ich sehe jetzt nach mehreren Jahren, wo ich bin und wo sind die Freunde, die damals mit mir waren, ich kann so weit gucken, ich sehe die nicht. Ich kann auch, ich werde sie nicht sehen. Perfekt. Warum? Wir sprachen uns in einem wichtigen Punkt. Er will die Disco, ich will den Moschee. Er will eine Freundin, ich will Allahs Grenzen bewahren. Er will die Safi, wir trennen uns. Geht nicht anders. So muss es ja sein. Jemand, der die Grenzen Allahs bewahrt, kann mir helfen. Jemand, der mich vom Weg abbringt, hallo salam. وَإِذَا خَطَبَهُ الْجَاهِلُونَ هَلُوا سَلَامًا. Tschüss. Frieden mit euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch recht leiten. Freundschaft ist nichts. Die beste Freundschaft ist die des Islams, der Religion, des Imams. Und jetzt reden wir über auch eine wichtige Sache. Erläuterung. Tazkiyah. Wenn wir gesagt haben, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, und dass der Islam meine Religion ist, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam mein Prophet ist, müssen wir auch wissen, dass wir an uns arbeiten müssen, dass wir uns verändern müssen. Sagen wir mal so, ich habe vorher, bevor ich angefangen habe zu reden, habe ich immer laut geschrien und habe geschimpft und habe die schlimmsten Worte in meinen Mund genommen. Jetzt, Alhamdulillah, rede ich, wenn ich die Leute treffe, ich sage, hallo, grüßt euch. Nein, Assalamu alaikum. Wenn jemand mich beschimpft, sagt, okay, es tut mir leid. Hab ich dir wirklich was angetan? Assalamu alaikum. Ich antworte. Nicht, ich stehe da und hole noch den Baseballschläger aus dem Auto. Nein. Du musst verstehen, du musst an dich arbeiten. Und ich finde, es gibt im Islam keinen besseren Erzieher als der Koran. Subhanallah, liest der Koran, wirst du der beste Mensch sein, inshallah, auf dieser Erde. Und was wir auch brauchen, Vorbilder. Vorbilder. Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild? Wer ist unser Vorbild? Wer kann das direkt sagen, ohne jetzt lange nachzudenken? Wer ist unser Vorbild? Okay, jetzt wissen wir das. Was brauchen wir jetzt nur? Es zu umsetzen. Also umsetzen. Wir müssen es nur umsetzen. Also, wir brauchen die Geschichten der Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Wir erzählen dir, wir berichten dir über die Propheten, die vor dir waren. Warum? Damit wir deinem Herz Halt geben. Jemand ist krank geworden, muss ein Jahr im Krankenhaus. Sagt Allah subhanallah, Ayyub alayhi salam hat 17 Jahre, war er krank. Was bin ich denn? Nichts. ich habe meinen Bart wachsen lassen, ich habe jetzt mein Kopftuch angezogen, gehe ich auf der Straße, jemand hat mich blöd angeschaut. Denke ich, oh wow, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viel hat er durchgemacht? Was hat er in Arafat noch, was hat Bilal durchgemacht? Vorbilder brauchen wir. Wer sind unsere Vorbilder heute? 50 Cent, Ausländer, ausländisch oder wie sie heißt, wer sind unsere Vorbilder? Heutzutage, wenn du bei den Zimmern gehst, bei manchen Jugendlichen, wer gibt es denn alles hier? Basketballer, Schuhpack und all diese ganzen Leute. Was sind unsere Vorbilder? Wir brauchen gute Vorbilder. Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, die Frauen, Aisha, Khadija, Sophia. Diese Leute sind unsere Vorbilder. Die haben die Religion vor uns gelebt und sie haben sie so verstanden und so verrichtet und ausgeübt, wie Allah subhanahu wa ta'ala das von ihnen verlangt hat. La hawla la quwwata illa billah. Und dann kommen wir jetzt zu den Krankheiten der Tauben. Subhanallah. Und bevor ich damit anfange, sollte jeder sich eine Frage stellen. Warum hast du Schluss mit deiner Freundin gemacht? Warum hast du jetzt wieder das Gebet oder das Beten aufgenommen, nachdem du es unterlassen hast? Warum hast du aufgehört zu rauchen? Warum hast du aufgehört zu klauen? Warum hast du aufgehört, die Leute anzuspucken auf der Straße oder weil du ein bisschen stark bist, anzumachen? Ha? Warum? Ibn al-Qayyim nennt hier sieben Gründe dafür, warum eine Taube krank sein kann, also gar nicht richtig gut sein kann. Das erste sagt er, es kann sein, dass einer eine Taube macht, weil er in der Umgebung, wo er lebt, Angst hat, dass die Leute ihm Schande machen. Stell dir mal vor, er wohnt hier direkt um die Ecke, er hat eine Freundin, jemand hat ihn gesehen mit der Freundin, ist zu ihm gegangen und gesagt, wenn ich dich nochmal hier sehe mit deiner Freundin, machst du dir vielleicht auch unter der Leute. Also macht er mit ihr Schluss und kommt immer auf das Moschee, damit die Leute nicht über ihn reden. Er hat das nicht für Allah gemacht, er hat das, damit er seine Position hier unter den Leuten nicht verliert. Das Zweite, es gibt Menschen, die machen Tauba immer nur, wenn sie was von Allah wollen. Ha? Viele Jugendliche sind auch so, dass er, wenn er eine Prüfung hat, kommt er zu mir und sagt, kannst du nicht Allah für mich, jetzt, du hast jetzt das ganze Jahr nicht gebetet, nichts gemacht, auf einmal hast du dich erinnert, dass es Allah gibt, der was geben kann. Also, dass manche kommen nur in dem Moment, wenn sie von Allah subhanahu wa ta'ala was wollen, kommt er, auf einmal siehst du ihn, Salat al-Fajr. Subhanallah, salam alaikum, wie geht's dir, Bruder? Salat al-Fajr, direkt, ja, was hat er? Er hat einen Prüfung. Er will auf gar keinen Fall durchfallen. Also geht er runter und weiter ein bisschen für Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, lass mich erfolgreich sein in meiner Prüfung. Oh Allah, bitte. Ich meine, wenn ich diese Prüfung nicht mehr bestehe, werde ich den Job nicht bekommen. Meine Eltern würden mich auslachen oder rausschmeißen. Also kommt er zu Allah, nur weil er von Allah was will. Subhanallah. Andere machen das durch die Umgebung, in der sie leben. Stell dir mal vor, und das ist öfters so, dass manche, sagen wir mal, der hat jetzt studiert, er hat einen Job jetzt angeboten bekommen in Marokko oder in Saudi-Arabien oder in Ägypten. Der Chef von dieser Firma ist ein gläubiger Mensch. Die Leute, die da arbeiten, die halten sich an die Gesetze Allahs. Und der Chef dieser Firma ist jemand, der Leute, die so und so sind, gar nicht annimmt. Also hat er gesagt, weißt du was, komm, lass ein bisschen den Bart wachsen lassen. Und wenn immer pünktlich zum Gebet erscheinen, dann werde ich den Job auf jeden Fall bekommen. Er hat das nicht für Allah gemacht, er hat das nur gemacht, damit er den Job bekommt. Und dann gibt es manchmal so Krankheiten bei Menschen, und das ist, was ich sage. Subhanallah, ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele. Die Frau, die heute ihr Kopftuch anzieht, Alhamdulillah, und die Grenzen Allahs bewahrt. Stell dir mal vor, die geht jetzt auf der Straße. Sieht eine Frau total durchgestylt. Ja, hat sich gemacht und Parfüm und. Diese Frau, die so gestylt ist, hat sie so von der Seite blöd angeguckt. Dann sagt er, guck dir die mal an. Vor, als ich so rumgelaufen bin, da haben sich die ganzen Leute um mich versammelt. Wer bist du denn? Gibt es Leute, die das so denken? Als ich vor dir war, wer bist du denn? So schön bist du nicht. Ich war schöner als du. Derjenige, der manchmal vorher hat er geraucht, jetzt raucht er nicht, nach dem Essen denkt, oh, jetzt eine Zigarette nach diesem guten Essen. Jemand auf der Straße, ha? Ein Jugendlicher oder ein Mann mit lauter Musik, ha? Und dann geht über die Straße, er hat Körper gemacht, er will keine Musik mehr hören, er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala das verboten hat. Aber er hört die Musik auf der Straße, so, wow, super Lied. Nein, ha? Was habe ich vorgedanzt, als ich diese Lied gehört habe? Das ist es, das ist es. Was wollen wir damit eigentlich sagen? Dass wenn du die Musik hörst, wenn du an das Rauchen denkst, in deinem Herzen so ein Gefühl kommt, dass du sagst, Astaghfirullah azim, dass ich sowas gemacht habe. Diese Reihe. Und ich sage euch, gestern habe ich mich mit einem Jugendlichen unterhalten, damit du verstehst, was das bedeutet zu bereuen. Dieser Jugendliche, wir waren in Hilden, haben wir einen kurzen Vortrag gehalten. Und dann habe ich darüber gesprochen, dass der Mensch manchmal durch eine kleine Tat und eine Kleinigkeit manchmal alles, was er getan hat, kaputt machen kann. Und dieser Jugendliche, Alhamdulillah, ist jetzt auf dem guten Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er zu mir, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, dass was ich vorher gemacht habe und wie ich jetzt bin. Und dass ich Angst habe, dass ich zurück zu dem, wo ich war, käme. Das ist es. Schlecht finden, was vorher war, glücklich darüber sein, was wir heute sind, und Angst haben, dass wir jemals wieder die Grenzen aus dem Portal brechen oder machen. Das ist es, das musst du. Du solltest dich nie sicher fühlen. Guck mal, was hat der Sohn von Nuh alaihi salam gemacht? Was hat er gemacht? Sein Vater, ein Prophet, er hat Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Hat er gesagt, Sohn, ja, wo der Hirn kommt an. Sohn, komm, steig ein. Hier ist die Rettung, hier ist der Weg. Eingebildet, fühlt sich viel zu sicher. Sagt er, Sa'aru ila Jabal. Ich werde auf der Spitze des Berges stehen und das Wasser wird gar nicht mich, ich werde nicht mal nass. Sagt er, la hasu min yawmin min amri Allah. Wer soll dich vor Allah beschützen? Dann kam eine große Welle, der wurde zwischen den beiden getrennt. Und guck mal, das ist sein Sohn. Er ist ein Prophet und er konnte nichts für seinen Sohn machen. Aber guck dir einfach diese Aussage. Ich werde mich auf den Berg stellen. Nicht, ist das nicht die Einstellung von vielen Menschen heute, dass die da sitzen? Komm beten. Komm beten! Ach, guck mal, ich bin noch jung. Ich meine, mein Vater hat auch erst mit 30 oder 35 angefangen zu reden. Lass mich das Leben genießen. Das ist es. Du solltest dich niemals sicher fühlen. Und jetzt reden wir. Ich habe noch vieles, aber. Und eine Krankheit von Tauber, Jumud al-Ain, sagt Ibn al-Qayyim. Jumud al-Ain, dass das Auge trocken ist, dass es nicht weint. Du bist nicht in der Lage zu weinen für Allah subhanahu wa ta'ala und deine Sünden. Ein Gelehrter sagte, weine um die Dunkelheit deines Herzens, wird es leuchten. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam erzählt, unter den sieben, die Allah subhanahu wa ta'ala unter seinem Schatten, die Schatten des Qiyamah, also unter seinem Schatten, ein Mann hat Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, so sind ihm die Tränen gekommen. Stell dir diese Situation vor von diesem Menschen. Er hat sich in seinem Zimmer gesetzt. Keiner weiß, wo er ist, was er macht, was er tut. Ha? Und er hat sich über Allah subhanahu wa ta'ala erfreut. Wo war ich? Diese Zeiten, diese schwarzen Zeiten, die ich gemacht habe. Und wo bin ich heute? Dann hat er sich erfreut, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gerettet hat und ihm den Weg zu ihm gezeigt hat. Also kamen ihm die Tränen und er hat sich darüber gefreut. Rasul sallam sagt, ein Auge, das aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala getränt hat, wird niemals ins Höllenfeuer kommen. Allahu Akbar. Malik, Imam Malik, erzählt, Jalastu Ayyub al-Sakhtiyani, auch ein Muhaddis war er, Ayyub al-Sakhtiyani, sagt er, jedes Mal, wenn wir über Allah und seinen Propheten Muhammad gesprochen haben, hat er so geweint, bis wir schweigen mussten aus Mitleid mit ihm. Wenn Allah erwähnt wird und wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, kommen ihm direkt die Tränen. Er kann sich nicht mehr bremsen. Was ist es? Kannst du für Allah weinen? Wie oft haben wir geweint? Weil das Auto gekratzt wurde, weil der Motor kaputt gegangen ist, weil die Anfänger geklaut wurden, weil jemand uns alle geklatscht hat, weil jemand vielleicht uns beschimpft hat, weil wir vielleicht Streit mit jemandem hatten. Wir haben für alles geweint. Bist du in der Lage, für Allah zu weinen? Bist du es? Subhanallah. Nur wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Tränen gibt, die uns am Ende der Tage, inshallah, ins Paradies bringen. So, und ich rede jetzt nur über ganz kurze zwei Punkte, dann beende ich das. 5 Minuten, inshallah, sind wir fertig. Und dann reden wir, was verhilft zu einer guten Taube? Was sind sozusagen die Sündenlöscher? Wie kann ich meine Sünden, ich habe Werte von Sünden, wie kann ich die löschen? Reden wir über ein paar Sachen, inshallah, sind wir fertig. Das erste, unter den Muslimen in den Moscheen sein. Das erste. Das zweite, Islam und Wudu. Wenn du dein Wudu auf eine schöne Art und Weise machst, kannst du deine Sünden löschen, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bei Muslimen erzählt, dass der Muslim, wenn er sein Wudu auf eine schöne Art und Weise macht, Tropfen von ihm die Sünden, bis es wirklich von den Fingernägeln runterkommt. Subhanallah. Siyamu yawm Arafah. Wenn die Yom Arafah fast ist, Aisha radiallahu anha berichtet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, es gibt kaum einen Tag im Jahr, wo Allah subhanahu wa ta'ala so viele Seelen vom Höllenfeuer befreit, wie Yom Arafah. Also halt an diesem Tag fest. Yom Arafah, nichts essen, nichts trinken und fasten. Weil wir, du und ich, wir haben viele Sünden, wir wollen die loswerden, inshallah. Das gelingt. 5-mal am Tag beten, löscht deine Sünden. Sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, stellt euch mal vor der Wohnung von einem ist ein Brunnen. Er wäscht sich 5 Tage da drin. Bleibt da ein bisschen Schmutz von ihm? Sagt dann die Sahaba, la ya Rasulullah. Sagt er, genau ist das mit dem Gebeten. Jeden Tag hast du Sünde gemacht, gehst du beten, bist du nicht von deinen Sünden. Lass diese Last auf deinem Rücken nicht. Ich denke, wir machen den Schluss, weil ich will nicht so. So, das sind halt die Sachen. Inshallah, hoffe ich, dass ich das Thema sozusagen an euch ein bisschen erklärt habe, dass die Leute verstehen, was es bedeutet, Tawbah, was es bedeutet, Ta'zim und Jinnah, weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dass du immer wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala gehst. Allah subhanahu wa ta'ala hat Barmherzigkeit für alle. Einer der Gelehrten sagt, deine Sünde ist eine Sache. Und die Barmherzigkeit umfasst alle Sachen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك